rein noch wenn es war. Der Vollmonde vom Morgen verlegt, doch unsere Dunkelheit hat es sich entdeckt. Oh, es ist wieder in der Stadt und das Verbot auf Alarm mit sich gebracht. Es gibt es keiner weiß wo und warum, denn die Zeugen des Grauens bleiben ewig. Ewig stumm, ewig stumm, ewig stumm. Schritte hinter dir und du bleibst stehen. Doch wenn du stehst, wird es auch nicht weitergehen. Deine Schritte werden schneller, dir panisch an. Doch du kannst ihm nicht entkommen. Keine Chance, keine Chance, keine Chance. Oh, es ist wieder in der Stadt und es hat Tod und Verderben mit sich gebracht. Es gibt nicht einer weiß wo und warum. Denn die Zeugen des Grauens bleiben ewig. Ewig stumm, ewig stumm, ewig stumm. Nicht plötzlich auch erinnern. Das ist bloß dort, wo man sonst nichts erkennen kann. Es ist dort praktisch mit einzelnen Händen. Und nach seinem Leben heute Nacht noch ein Ende, noch ein Ende, noch ein Ende. Oh, es ist wieder in der Stadt und es hat Tod und Verderben mit sich gebracht. Es gibt es keiner weiß wo und warum. Denn die Zeugen des Grauens bleiben ewig. Ewig stumm, ewig stumm, ewig stumm. Oh, es ist wieder in der Stadt und es hat Tod und Verderben mit sich gebracht. Es gibt es keiner weiß wo und warum, denn die Zeugen des Grauens bleiben ewig. Ewig stumm, ewig stumm, ewig stumm. Und es hat Tod und Verderben mit sich gebracht. Es gibt es keiner weiß wo und warum. Denn die Zeugen des Grauens